Es ist 0 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Marat Hellmann. Guten Abend. And that is why this war is not only about Ukraine, not only about Europe, but about all of us. Bundesaußenministerin Baerbock hat in der UNO-Vollversammlung Russland vorgeworfen, mit dem Einmarsch in die Ukraine die Weltordnung angegriffen zu haben. Deshalb gehe es dabei nicht nur um die Ukraine oder Europa, sondern um die ganze Welt. In einer emotionalen Rede rief sie dazu auf, Russlands Angriff geschlossen zu verurteilen. Antje Passenheim, WDR New York. Wörtlich sagte sie: Heute müssen wir uns alle zwischen Frieden und Aggression, zwischen Gerechtigkeit und dem Willen des Stärkeren, zwischen Handeln und Wegschauen entscheiden. Dem russischen Außenminister Lavrov warf sie vor, Russlands Macht als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat zu missbrauchen. Baerbock sprach von dreisten Lügen und direkt an Moskau gerichtet. Sie sagen, sie handeln in Notwehr, aber die ganze Welt hat zugesehen, wie sie monatelang ihre Truppen aufgebaut haben, um sich auf diesen Angriff vorzubereiten. In der Ukraine gehen die russischen Angriffe währenddessen unvermindert weiter. Aus der zweitgrößten Stadt Kharkiv werden wieder Explosionen gemeldet. Und auch in Kiew sind die Bewohner dazu aufgerufen, in Kellern und U-Bahn-Stationen Schutz zu suchen. Christina Nagel, WDR Moskau. Es gibt weiter Luftalarm in Kiew. Da hatte es ja auch am Abend nochmal zum Teil schweren Beschuss gegeben. Es hatte einen Angriff gegeben auf den Fernsehturm. Dabei sollen es auch Tote gegeben haben. Der Bürgermeister von Kiew spricht von 5 Toten, von Passanten, die da eben in der Gegend unterwegs waren. Es werden weiter heftige Gefechte gemeldet aus Cherson, nahe der Krim. Aber auch in Mariupol sollen weiter Kämpfe toben. Das heißt, es ist eine sehr unruhige Nacht und eine Nacht, die wenig Gutes verheißt. In Russland will die Regierung weiter unterbinden, dass Medien über den Krieg gegen die Ukraine berichten. Einer der ältesten Radiosender Russlands, Echo Moskwy, ist nach eigenen Angaben vom Netz genommen worden. Vor den russischen Angriffen sind schon fast 670.000 Menschen aus der Ukraine in die Nachbarländer geflüchtet. Es wird damit gerechnet, dass einige auch nach Deutschland kommen. Am Mittag gibt es in NRW deshalb einen Flüchtlingsgipfel. Das Land und die Kommunen wollen die Aufnahme der Menschen vorbereiten. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen: in der Nacht leicht bewölkt, es bleibt aber trocken, die Tiefstwerte plus 3 bis minus 5 Grad. Der Tag bringt dann viel Sonnenschein und nur lockere Wolken. In Siegen 9, in Unna 10 und in Neuss 11 Grad. Die nächsten Tage geht es endlich weiter, am Donnerstag wieder viel Sonnenschein bis 13 Grad und am Freitag ebenfalls sonnig, aber etwas kühler bis 11 Grad. Das war WDR aktuell. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD-Popnacht. Auf der A3 Würzburg Richtung Nürnberg, da steht ein defektes Fahrzeug im Baustellenbereich zwischen Wiesentheit und Geiselwind. Menschen sind in beiden Richtungen auf der A13 Schönefelder Kreuz, Dresden zwischen Schönborn und Thiendorf. Ein defekter LKW auf dem Beschleunigungsstreifen der A14 Leipzig Richtung Nossen in der Einfahrt Kleinpößna. Auf der B463 Pforzheim in Richtung Kalf zwischen Pforzheim und Unterreichenbach liegen Steine auf der Fahrbahn. A1 Köln Richtung Euskirchen zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz-Köln-West wird gebaut. Bis 5 Uhr kann man da nicht fahren. A4 Görlitz Richtung Chemnitz zwischen dem Grenzübergang Ludwigsdorf und Dreieck Dresden-Nord fährt ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Die A6 Nürnberg Richtung Heilbronn wird zwischen Kreuz-Feuchtwangen, Karlsheim und Schnelldorf wegen einer Baustelle bis 6 Uhr mehrfach kurzfristig gesperrt. A8, A81 Karlsruhe in Richtung Stuttgart. An der Raststätte Sindelfingerwald sind alle Parkplätze weitgehend belegt. Die A28 Lehr Richtung Oldenburg ist zwischen Neuenkruge und Dreieck Oldenburg-West wegen einer Nachtbaustelle bis 5 Uhr gesperrt. Umleitung führt über die U9. Die A40 in Essen Richtung Südostviertel ist zwischen Holsterhausen und Huttrop auch heute Nacht wegen einer Baustelle gesperrt bis 5 Uhr. A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Hohenzollern-Damm ist die Autobahn wegen Bauarbeiten nicht befahrbar. Die B30 Biberach-Ravensburg ist zwischen Bad Waldsee Nord und Bad Waldsee Süd wegen eines brennenden Fahrzeugs in beiden Richtungen gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Geputzt wird die B183 zwischen Gnetsch und Weisand-Gölzau. Deswegen kann man da nicht fahren.

I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies half dressed, full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer rain game melting pot. Hottest club in the city and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show. Pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Chi-town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the sneak, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with cinnamon tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys, ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Welcome to Miami. Ja, da sind wir wieder zusammen hier in der ARD-Popnacht. Heute ist der 2.3.2022. Man nennt diesen Mittwoch auch Aschermittwoch, Ascher. Je nachdem, wie man sich damit fühlt. Also für den einen ist es eben ein ganz normaler Mittwoch, wie für mich. Ich bin früher übrigens auch verkleidet am Aschermittwoch rumgelaufen, weil ich immer so Karneval, Fasching, Fasnet nicht so wirklich ernst genommen habe. Und dann war der Aschermittwoch für mich was Großes. Für andere geht auch heute so eine Fastenzeit los, 40-tägige Fastenzeit. Habe ich mich bisher noch nicht dran beteiligt daran. Werde ich auch nicht, für aller Voraussicht nach. Jemand sagte mir, man kann auch fasten, indem man auf irgendetwas verzichtet, was einem Spaß gemacht hat. Das ist das Kauen auf Kugelschreibern zum Beispiel. Ne? Ich finde es auch ekelhaft, wenn ich so einen Kugelschreiber erwische, wo jemand rumgekaut hat. Dann gucke ich immer da drauf. Ich suche immer diese Stellen ab. Aber das liegt daran, weil ich es selbst eben mache. Und woran liegt's? Weil ich irgendwie wahrscheinlich nervös bin oder ein Problem aus der Kindheit habe, das ich nicht überwunden habe bisher. Aber das ist ja auch eine Sache für unseren Therapiekreis hier in der Nacht. Vielleicht können wir es gemeinsam überwinden, dieses Problemchen. Also kauen wir einfach mal die nächsten 40 Tage nicht mehr auf Kugelschreibern rum. Vielleicht wird die Welt auch da an dieser Stelle ein bisschen besser. Sie sollte ja an einigen Stellen ein bisschen besser werden. In den nächsten Stunden habe ich noch hier einen Preis liegen. Ich habe ein paar Kistchen mit, ein paar ARD-Popnacht-Packages. Aber vorher noch diese schönen Hits. Einer ist neu und riecht noch gut von Secret und Griff gemeinsam. Head on Fire. Oh, I tossed into the covers, tried to make a shape of you, but didn't quite work out alike. I'm trying to find you in a crowd again. You were there, then you were gone. Now I'm tracing all my steps to you, and oh my God, oh, I think I'm losing my try to focus, but it's not that easy, that easy. I'm trying to find you in a crowd again. You were there, then you were gone. And now I'm tracing all my steps to you. And oh my God, oh, I think I'm losing my mind over here, over you. Every night, oh, there's only one to go. sitting here with my head on fire, trying not to burn, but it feels so right. I've been sitting here, hands on the wire, trying not to fall, but I think I might. I've been sitting here with my head on fire. I can see a thousand doubts written on your face right now. Your reflection fading in and out, lately it's been getting you down. You tell me you're okay, but your voice don't match the words you said. I hate that you're pushing me away, fighting so hard to take a breath. So, oh love, when the river runs dry, it's hard to see through blurry eyes. Don't say you're not strong enough to let me love you just the way you are. Oh love, when the river runs high, it's hard for me to watch you cry. Don't say you're not strong enough. When you're next to me, hiding all I wanna see. The silence in the air we breathe, echoing so hopelessly. I called you yesterday, and your voice didn't match the words you said. I hate you keep pushing me away, fighting so hard not to break. So es ist 0.20 Uhr. Vorsicht bitte, die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Borkelmünd und Kreuzköln-West wegen einer Baustelle gesperrt. ARD Popnacht aktuell. Und auch heute Nacht bringen wir euch immer wieder auf den aktuellen Stand in der Ukraine-Krise. Am Abend gab es zum Beispiel klare Worte von Außenministerin Annalena Baerbock bei der UN-Vollversammlung in New York. Zitat: Heute müssen wir uns alle zwischen Frieden und Aggression, zwischen Gerechtigkeit und dem Willen des Stärkeren, zwischen Handeln und Wegschauen entscheiden. Dem russischen Außenminister Lavrov, dem warf sie Lügen vor. You say you are acting in self-defense, but the whole world... Sie sagen, sie handeln in Notwehr, aber die ganze Welt hat gesehen, wie sie monatelang ihre Truppen aufgebaut haben, um sich auf diesen Angriff vorzubereiten. Sie sagen, Russland handle, um die russisch sprechende Bevölkerung in der Ukraine zu schützen. Aber die ganze Welt sieht, wie sie die Häuser von russisch sprechenden Ukrainern bombardieren. Sie sagen, Russland schickt Friedenstruppen, aber tatsächlich missbrauchen sie ihre Macht als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats. Und wie sieht es derzeit in der Ukraine aus? Wir haben mit ARD Korrespondentin Christina Nagel in Moskau über die aktuelle Lage gesprochen. Es gibt weiter Kämpfe um Kharkiv. Da gibt es Bilder, die zeigen, dass beständig am Rande der Stadt Explosionen gesehen werden können, dass die zu sehen sind. Es gibt weiter Luftalarm in Kiew. Da hatte es ja auch am Abend nochmal zum Teil schweren Beschuss gegeben. Die russische Seite hatte ja auch gesagt, dass sie gezielt Angriffe vornehmen wolle auf die Informationsinfrastruktur des ukrainischen Geheimdienstes in Kiew. Da wurde die Bevölkerung auch aufgerufen, die Häuser um diese Gebäude herum zu verlassen. Es hatte einen Angriff gegeben auf den Fernsehturm. Dabei sollen es auch Tote gegeben haben. Der Bürgermeister von Kiew spricht von 5 Toten, von Passanten, die da eben in der Gegend unterwegs waren. Es werden weiter heftige Gefechte gemeldet aus Cherson, nahe der Krim. Aber auch in Mariupol sollen weiter Kämpfe toben. Das heißt, es ist eine sehr unruhige Nacht und eine Nacht, die wenig Gutes verheißt. Könnten da die nächsten Stunden im Krieg bereits schon entscheidend sein? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, vieles hängt davon ab, wie es weitergeht in Kiew. Denn wenn Kiew fallen sollte, wonach es jetzt im Moment wieder nicht aussieht, was aber auch nichts heißt, denn die Nacht ist ja noch lang, dann wäre es sicherlich schwieriger, weiterhin auch andere Städte zu halten. Klar aber ist nach diesem Tag, nach diesem sechsten Tag, dass der Krieg in den großen Städten wirklich angekommen ist, dass zunehmend eben auch die Bevölkerung betroffen ist, weil Raketen eben in Wohnhäusern einschlagen oder in Verwaltungsgebäuden. Das ist schon eine neue Phase, in dieser Krieg eingetreten ist. Wir halten euch heute Nacht in der ARD Popnacht aktuell informiert über die Situation in der Ukraine. Das nächste Mal in den Nachrichten um 1. I'm delirious. We've been up all night trying to make things right. I'm running out of words to say. Why so serious? 'Cause it hurts so bad when you look like that, but I don't wanna turn away. I know you don't want me to go, and you know how to keep me awake. We turn up the heat when it's cold. Baby, at the end of the day, I got problems, I got demons who still love me. For some reason, I know you got me when I fall. 'Cause you want all of it, all of it, all. Moves, but I like seasons, pushing on me. I ain't leaving, I'm still right here when you call. 'Cause I want all of it, all of it, all. We're yelling and screaming, it's off the wall. Words that we're gonna regret. Then you kiss me and love me to sleep. Pause. Rewind and reset. 'Cause I know you don't want me to go, and you know how to keep me away. We turn up the heat when it's cold. Baby, at the end of the day, I got problems, I got demons who still love me. For some reason, I know you got me when I fall. 'Cause you want all of it, all of it, all. You got moves, but I like seasons pushing for me. I ain't leaving, I'm still right here when you call. 'Cause I want all of it, all of it, all. Go. And you know how to keep me away. We turn up the heat when it's cold. Baby, I don't know what to say. We're in a glass house throwing stones. You know we keep a road full of pains. You don't want to leave me alone. Baby, at the end of the day, I got problems, I got demons. You still love me for some reason. I know you got me when I fall, 'cause you want all of it, all of it all. You got moves, but I like seasons. Push and pull me, I ain't leaving. I'm still right here when you call, 'cause I want all of it, all of it all. Der neue von Lucas Graham, All of It All. Es ist 0:26 Uhr. Vorsicht. Bitte auf der A61 aufpassen, Ludwigshafen in Richtung Hockenheim. Da steht ein defektes Fahrzeug zwischen Kreuz Speyer und Hockenheim, in Höhe des Rastplatzes Spitzenrheinhof. Hier ist die ARD Popnacht. Via, oh bella ciao. Seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Bella ciao in der Putin-Ciao-Version. Es ist jetzt eine Minute nach halb eins. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD Popnacht. Aufpassen bitte auf der A61 Ludwigshafen Richtung Hockenheim zwischen Kreuz Speyer und Hockenheim. Da steht ein defektes Fahrzeug in Höhe des Rastplatzes Spitzenrheinhof. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz Köln-West wegen einer Baustelle noch bis 5 Uhr gesperrt. A6 Nürnberg Richtung Heilbronn wird zwischen Kreuzfeuchtwangen in Karlsheim und Schnelldorf wegen einer Baustelle bis 6 Uhr mehrfach kurzfristig gesperrt. A8, A81 Karlsruhe Richtung Stuttgart an der Raststätte Sindelfingerwald sind alle Parkplätze weitgehend belegt. Die A28 Lehr Richtung Oldenburg ist zwischen Neuenkruge und Dreieck Oldenburg West wegen einer Nachtbaustelle noch bis 5 Uhr gesperrt. Umleitung führt über die U9. Die A40 in Essen Richtung Südostviertel ist zwischen Holsterhausen und Huttrop wegen einer Baustelle bis 5 Uhr nicht befahrbar. A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Hohenzollern-Damm Bauarbeiten, da ist die Autobahn gesperrt. Die B312 Reutlingen-Stuttgart ist zwischen Reutlingen-Sondelfingen und Metzingen nach einem Unfall in beiden Richtungen nicht befahrbar. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die B30 Biberach-Ravensburg ist zwischen Bad Waldsee-Nord und Bad Waldsee-Süd wegen eines brennenden Fahrzeugs in beiden Richtungen gesperrt. Hier gibt es eine Umleitung. B183 zwischen Gnetsch und Weißand-Gölzau wird geputzt, da ist die Bundesstraße gesperrt. Im Landkreis Harz werden die Anwohner von Zilli gebeten, wegen eines Brandes Fenster und Türen geschlossen zu halten. Heute ist es doch teilweise wolkig in Deutschland, vor allem im Norden der Republik länger sonnig. Die Temperaturen maximal 12 Grad in Duisburg, 11 bekommen wir in Koblenz, 10 Grad Bremen und Stuttgart, 9 in Heidelberg und Braunschweig, 8 Grad Gotha, 7 in Bad Schussenried, 6 Grad Görlitz und 5 Grad in Putbus. Morgen am Donnerstag dann vielerorts sonnig. Im Norden und Nordosten Deutschlands gibt es so ein paar Hochnebelfelder. Temperaturen im besten Fall dann 13 Grad. Da ist der neue Hit von George Ezra. Anyone for you. Hier ist die ARD Popnacht von SWR 3. Ich bin Ben Streubel. Tiger Lily moved to the city, she just turned 21. And then I said, here's my number, hit me up if you're needing anyone. And then I could be anyone, anyone, anyone, anyone, anyone for you. Anyone, anyone, anyone, anyone, anyone. I could love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light.

wanna find somebody by nightfall. Ooh, na na, could it be a baby? I like you. Faden hängst, weil du dasselbe denkst wie ich. Mhm, so ist es. Wie heißt denn hier unser Geburtstagskind im Leierkasten? Der heute einen runden Geburtstag feiert in der ARD-Popnacht. Ariane aus Fellbad, guten Morgen. Wen hast du erkannt? Guten Morgen, das war Jon Bon Jovi. Echt? Hast du erkannt? Ja. Cool. Jawohl, Jon Bon Jovi feiert heute den 60. Geburtstag. Happy Birthday to him. Und du bist gewacht noch im Bettchen gerade? Immer gut. Ja, ich bin gerade vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer gewechselt, ich war noch ein bisschen Radio, ja. Noch ein bisschen, ja. Konnte ich dich aufhalten, dass du nur nicht wegschläfst, weil ich kann hier wegschlafende Kundschaft kann ich überhaupt gar nicht gebrauchen. Sag mal, du würdest gerne in Italien leben? Nicht in Fellbad, warum in Italien? Was ja, ist so toll Fellbad für dich? Ist ganz nice, aber Italien ist wie ein schönes Land. Ich war oft im Urlaub da und ja, die Mentalität der Menschen, die Landschaft. Ja, und wo in Italien? Ja, am liebsten in Adria, da wo ich oft im Urlaub war. Das ist Punta Marina in der Nähe von Ravenna und ja. So, das Rimini. Essen ist toll. Richtig, mittendrin, zwischen den Schirmen. Ganz genau. Ja? Und wieder am Meer oder eher so ein bisschen weiter mit Abstand? Nee, wenn schon, dann am Meer. Ja, okay. Wenn ich mir aussuchen dürfte, ist ja klar, ich liebe das Meer. Also das ist also die Planung. Was hast du dir da vorgenommen? Wie viele Jahre soll es noch dauern, bis es dann umgesetzt wird? Ja, wenn es denn umgesetzt wird, dann werde ich schon ein bisschen hier bleiben, auf jeden Fall noch arbeiten. Das ist ja klar, ne? Ja, gut. Man muss ja auch irgendwie eine Basis haben. Und dann, wenn du mal auf einem Existenzmaximum bist, dann kann man das Geld natürlich an dort ganz gut ausgeben. Das ist, denke ich auch. Auf jeden Fall mal ein Plan. Sag mal, sprichst du Italienisch? Ein bisschen nur, also nicht fließend, auf gar keinen Fall. Ich verstehe vieles. Ich kann mich ein bisschen verständigen, aber richtig, nein, ich spreche im Englischen, Französisch eigentlich. Ja, also gut, du bist in den letzten Zügen der Vorbereitungen für deinen Lebenstraum. Du weißt ja, wenn irgendwie ein Euro fehlt, den letzten Euro gebe ich immer gerne noch dazu, wenn es daran scheitern sollte. Ja? Ariane, Bon Jovi, heute den 60. Sollen wir irgendeinen Song von Bon Jovi spielen, wenn du ihn magst? Ja, Bed of Roses fände ich super. Bed of Roses? Okay, ist dein absoluter Lieblings-Cinemama. War hier lauter. Und eine gute Nacht in Fellbad, nicht einschlafen, bitte. Ja? Nein, auf gar keinen Fall. Vielen Dank. Ciao. Trying hard to capture the moment. This morning I don't know. 'Cause a bottle of vodka still lies in my head, and some blonde gave me nightmares. Think that she's still in my bed. As I dream about movies they won't make of me when I'm dead. An ironclad fist, I wake up and French kiss the morning. While some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love. The truth of you need me, and the truth is, and dimes and give each night to see through this brave form. Down. as you close your eyes, know I'll be thinking about you. While my mistress, she calls me to stand in her spotlight again. Tonight, I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I've got nothing to prove for you that I died a dear friend. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight, sleep on a bed of nails. I wanna be just as close. Bed of Roses zum 60. Geburtstag von John Bon Jovi heute. Tate ist neu hier von Tate McRae. Vorsicht bitte auf der A44 Mönchengladbach Richtung Aachen in Höhe Jülich West steht ein defekter LKW. She's all I wanna be. I want the girl with the small waist and the perfect smile. Someone who's out every weekday in her dad's new car. You tell me I shouldn't stress out. Say it's not that hard, but I just got a feeling this will leave an ugly scar. If you say she's nothing to worry about, then why'd you close your eyes when you said it out? Neuen von Tate McRae in der ARD Popnacht. She's all I wanna be. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, cause you're keeping me from feeling all alone. I've been praying to 1,000 different stars, to 1,000 different arms, till I found you. I've been chasing by 1,000 different hearts, to 1,000 million hours, now I found you. My soul is easy.